Erster im siebenten Jahr, im fünften Monat, am zehnten Tag, kamen wichtige Männer aus Israel. Sie wollten Gott fragen und setzten sich vor mich. Zweiter, dann sprach Gott zu mir. Dritter Menschensohn, sprich zu den wichtigen Männern Israels. Der Herr Gott sagt, wollt ihr mich fragen? Ich schwöre bei meinem Leben, ich werde euch nicht antworten. Vierter Menschensohn, wenn du sie verurteilen willst, dann erzähle ihnen die schlimmen Taten ihrer Väter. Fünfter, der Herr Gott sagt, als ich Israel auswählte, schwor ich den Nachkommen Jakobs. Ich zeigte mich ihnen in Ägypten. Ich schwor ihnen und sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Sechster, an diesem Tag schwor ich ihnen. Ich wollte sie aus Ägypten in ein Land führen, das ich für sie gefunden hatte. Es ist sehr fruchtbar und das schönste Land von allen. Siebter, ich sagte zu ihnen, werft eure schlimmen Götzenbilder weg. Macht euch nicht unrein mit den Götzen Ägyptens. Ich bin Jahwe, euer Gott. Achter, aber sie waren ungehorsam und hörten nicht auf mich. Sie warfen ihre schlimmen Götzenbilder nicht weg. Sie ließen die Götzen Ägyptens nicht los. Ich wollte meinen Zorn über sie in Ägypten ausschütten. Neunter, aber ich tat es nicht. Ich wollte meinen Namen nicht schlecht machen vor den Völkern. Ich hatte mich ihnen vor diesen Völkern gezeigt, als ich sie aus Ägypten führte. Zehnter, ich führte sie aus Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste. Elfter, ich gab ihnen meine Gesetze und Regeln. Ein Mensch soll sie befolgen, damit er leben kann. Zwölfter, ich gab ihnen auch meine Sabbattage. Sie sollten ein Zeichen zwischen mir und ihnen sein. So sollten sie wissen, dass ich, Jahwe, sie heilig mache. Dreizehnter, aber das Volk Israel war ungehorsam gegen mich in der Wüste. Sie folgten meinen Gesetzen nicht und hielten sich nicht an meine Regeln. Sie machten meine Sabbattage sehr unheilig. Ich wollte meinen Zorn über sie in der Wüste ausschütten und sie vernichten. Vierzehnter, aber ich tat es nicht. Ich wollte meinen Namen nicht schlecht machen vor den Völkern. Ich hatte sie vor diesen Völkern herausgeführt. Fünfzehnter, ich schwor ihnen in der Wüste, dass ich sie nicht in das Land bringen würde. Es war das Land, das ich ihnen gegeben hatte. Es ist sehr fruchtbar und das schönste Land von allen. Sechzehnter, sie beachteten meine Regeln nicht und folgten meinen Gesetzen nicht. Sie machten meine Sabbattage unheilig. Ihr Herz folgte ihren Götzen. Siebzehnter, aber ich hatte Mitleid mit ihnen. Ich wollte sie nicht vernichten. Ich vernichtete sie nicht ganz in der Wüste. Achtzehnter, ich sprach zu ihren Söhnen in der Wüste, folgt nicht der Art eurer Väter. Folgt nicht ihren Regeln und macht euch nicht unrein mit ihren Götzen. Neunzehnter, ich bin Jahwe, euer Gott. Folgt meinen Gesetzen und beachtet und befolgt meine Regeln. Zwanzigster, macht meine Sabbattage heilig. Sie sollen ein Zeichen zwischen mir und euch sein. So sollt ihr wissen, dass ich, Jahwe, euer Gott, bin. 21. Aber auch die Söhne waren ungehorsam gegen mich. Sie folgten meinen Gesetzen nicht und beachteten meine Regeln nicht. Ein Mensch soll diese Regeln befolgen, um zu leben. Sie machten meine Sabbattage unheilig. Ich wollte meinen Zorn über sie in der Wüste ausschütten. 22. Aber ich hielt meine Hand zurück und tat es nicht. Ich wollte meinen Namen nicht schlecht machen vor den Völkern. Ich hatte sie vor diesen Völkern hergeführt. 23. Ich schwor ihnen in der Wüste, dass ich sie unter die Völker verteilen würde. Ich würde sie in andere Länder schicken. 24. Sie befolgten meine Regeln nicht und beachteten meine Gesetze nicht. Sie machten meine Sabbattage unheilig. Sie sahen nur die Götzen ihrer Väter. 25. So gab ich ihnen Gesetze, die ihnen nicht halfen. Und Regeln, durch die sie nicht leben konnten. 26. Ich ließ sie unrein werden durch ihre Opfergaben. Sie opferten ihre erstgeborenen Kinder im Feuer. Ich tat dies, um sie zu erschrecken. So sollten sie wissen, dass ich Jahwe bin. 27. Menschensohn, spricht zum Volk Israel. Der Herr Gott sagt, eure Väter haben mich weiter beleidigt. Sie wandten sich von mir ab. 28. Ich brachte sie in das Land, das ich ihnen versprochen hatte. Dort sahen sie hohe Hügel und Bäume mit vielen Blättern. Dort opferten sie Tiere und brachten schlimme Gaben. Sie opferten dort auch Dinge mit gutem Geruch und Getränke. 29. Ich fragte sie, was ist das für ein Ort, zu dem ihr hinaufgeht? Darum nennt man diesen Ort bis heute Höhe. 30. Spricht zum Volk Israel. Der Herr Gott sagt, wollt ihr euch wie eure Väter unrein machen? Wollt ihr ihren schlimmen Götzen folgen? 31. Ihr macht euch unrein mit euren Opfergaben. Ihr opfert eure Söhne im Feuer. Ihr macht euch mit allen euren Götzen unrein, bis heute. Soll ich euch dann antworten, Volk Israel? Ich schwöre bei meinem Leben, ich werde euch nicht antworten. 32. Was ihr denkt, wird nicht passieren. Ihr denkt, wir wollen wie die anderen Völker sein. Wir wollen Holz und Steine anbeten. Das wird nicht geschehen. 33. Ich schwöre bei meinem Leben, sagt der Herr Gott. Mit starker Hand und großem Zorn werde ich euer König sein. 34. Ich werde euch aus den Völkern herausführen. Ich werde euch aus den Ländern sammeln, in die ihr verteilt wurdet. Ich tue das mit starker Hand und großem Zorn. 35. Ich werde euch in die Wüste bringen, mitten unter die Völker. Dort werde ich mit euch reden und entscheiden, von Angesicht zu Angesicht. 36. Der Herr Gott sagt, wie ich in der Wüste Ägyptens mit euren Vätern geredet und entschieden habe, so werde ich auch mit euch reden und entscheiden. 37. Ich werde euch prüfen. Ich werde euch unter meine Kontrolle bringen. 38. Ich werde die Bösen von euch trennen. Das sind die, die sich gegen mich auflehnten und mich verließen. Ich werde sie aus dem Land führen, wo sie als Fremde lebten. Aber sie werden nicht ins Land Israel kommen. So sollt ihr wissen, dass ich Jahwe bin. 39. Ihr, Volk Israel, sagt der Herr Gott, geht und jeder soll seine Götzen verbrennen. Wenn ihr aber nicht auf mich hört, werdet ihr meinen heiligen Namen weiter unheilig machen. Das tut ihr mit euren Opfergaben und euren Götzen. 40. Der Herr Gott sagt, auf meinem heiligen Berg, auf dem höchsten Berg Israels, wird das ganze Volk Israel mir dienen. Dort werde ich sie freundlich annehmen. Ich werde eure Opfer und eure ersten Gaben wünschen. Das sind alle heiligen Gaben, die ihr bringt. 41. Ich werde euch freundlich annehmen, wie einen angenehmen Geruch. Ich werde euch aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln, in die ihr verteilt wurdet. Vor den Völkern werde ich zeigen, dass ich heilig bin. 42. Dann sollt ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Ich werde euch in das Land Israel bringen. Das ist das Land, das ich euren Vätern versprochen habe. 43. Dann werdet ihr an euer Verhalten und eure schlimmen Taten denken. Ihr habt euch damit unrein gemacht. Ihr werdet euch schämen wegen all der schlechten Dinge, die ihr getan habt. 44. Der Herr Gott sagt, ihr sollt wissen, dass ich Jahwe bin. Ich werde euch so behandeln wegen meines Namens. Ich tue es nicht wegen eures schlechten Verhaltens und eurer bösen Taten, Volk Israel.